Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert, und wir sind ihm doch näher als eine Halsschlagader. Wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend, kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Bei uns, bei den Menschen, sind jederzeit zwei Engel vorhanden, die Schreiberengel, einer zur linken Seite und einer zur rechten Seite, die alles aufnehmen, alles aufführen, alles aufschreiben, nichts entgeht ihnen, nicht mal ein kleines Wort, was den Mund des Menschen verlässt, alles wird aufgeführt bei einem dieser beiden Engel, wenn es gut ist, bei dem Rechten, wenn es eine üble Tat ist, bei dem Linken. Es gibt auch ein Hadith bei Tabarani, Hasan Hadith, also ein gut überliefertes Hadith, hat Tabarani aufgeführt, in dem es so ungefähr heißt, dass der Engel, der zur Linken sitzt, der wartet 6 Stunden, aber jetzt, ob das mit den Stunden jetzt die Stunden gemeint sind, wie wir die Stunden zählen, das ist eine Frage. Er wartet also 6 Zeiteinheiten, bis er diese Tat aufschreibt, wenn es eine Sünde ist. Wenn dieserjenige aber dann bereut und Tauba macht und zu Allah mit Reue zurückkehrt, dann legt er seinen Stift nieder und schreibt diese Tat nicht auf. Und das ist Allahs Barmherzigkeit auf uns. Deswegen, wenn mal etwas Falsches aus dem Mund herausrutscht, ja, und meistens ist ja unser Gewissen da und signalisiert auch, dass, oh, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, dann nicht lange zögern, sofort Tauba machen und somit verhindern, dass das eine bleibende Tat in deinem Tatenregister wird. Bei Tabarani gibt es auch ein anderes Hadith, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass, oh Abu Dharr, das ist ein längeres Hadith, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unter anderem dann sagt, das habe guten Charakter und das immer, also sei das sei immer mit dir, guter Charakter und langes Schweigen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann weiter, dass bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, nichts an Taten von der Schöpfung ist besser als diese zwei. Also keine anderen Taten sind so wie diese zwei, nämlich welche? Guter Charakter, schönen Charakter zu haben und langes Schweigen. Und wir wissen alle, Worte sind vor allem etwas, die können richtig gefährlich sein, die können sich gegen uns wenden dann am Tag der Auferstehung, wenn uns vorgeführt wird, dass dieses eine Wort, dem du keine Bedeutung beigemessen hast, was für ein Flächenbrand das ausgelöst hat. Ja, wie es in einem Hadith auch so ungefähr heißt, dass jemand spricht ein Wort aus, ohne ihm große Bedeutung beizumessen, ohne zu sehen, wie weit sich das auswirkt. Und Allah Ta'ala schreibt seine Unzufriedenheit bis zum Tag der Auferstehung für diesen Menschen auf, weil es so ein schlimmes Wort war. Genauso, wenn jemand ein gutes Wort ausspricht und er misst ihm keine besondere Bedeutung bei und er weiß nicht seine Auswirkungen, aber Allah schreibt seine Zufriedenheit für ihn, für diesen Menschen, bis zum Tag der Auferstehung. Ja, also Worte haben Wirkungen. Ja, wenn man jemanden ermuntert mit einem guten Wort und dieserjenige vielleicht gläubig wird und dieserjenige sich dann vielleicht später als ein Lehrer für viele Menschen im Glauben entwickelt, dann hat dieser eine Mensch dir so viel Gutes gebracht. Warum? Weil du mit einem Wort der Ermunterung, des Dankes, des guten Charakters ihn vielleicht den Glauben lieb gemacht hast. Das war sein Weg zum Glauben zu finden. Genauso eine mürrische Äußerung, eine nörgelige Anschuldigung an jemanden, der jemanden vielleicht sein ganzes Selbstbewusstsein kaputt macht, ihn vielleicht als Person so lange belastet, dass er vieles Gutes nicht mehr tun kann. Ja, wir wissen nicht, was für Auswirkungen unsere Worte haben. Deswegen redet der Gläubige bedächtig. Wenig sowieso und das Wenige dann auch bedächtig. Ja, deswegen vor allem auch, wenn man das Reden auch nicht lassen kann, dann wenigstens tauber machen, einsehen. Stimmt, das war zu hart, da habe ich mich lustig gemacht, da habe ich jemanden verletzt. Weil das kann im Herzen desjenigen dann drin bleiben. Und wenn er dann mal die Gelegenheit hat, gibt das dir natürlich dann auch zurück. Dann merkt das jemand anders wieder. Und der merkt dann, guck mal, die streiten, das sind Gläubige und die streiten ja trotzdem. Und wenn das vielleicht dann sogar eine Schule ist oder ein Institut oder eine Moschee, dann kommt die ganze Moschee in Verruf. Ja, also was wir hier klar machen wollen, wie weit das gehen kann. Es geht nicht immer nur um ich und mein und ich muss jetzt Rache üben, sondern man muss mal manchmal über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wozu eine Sache führt. Ja, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel auch mal zu seiner Frau Aisha radiallahu anha sagte, und sie hatte nur in Anführungsstrichen über die Größe von einer anderen Frau gesprochen, eine Andeutung gemacht, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, dass dieses Wort, das du gerade gesagt hast, wenn man das ins Meer werfen würde, würde das ganze Meer bitter werden. Ja, wir haben also nicht das Recht, es geziemt uns nicht, es gebührt uns nicht, über jemanden in was auch immer, Aussehen, Verhalten, seine Umstände, darüber zu sprechen, darüber uns auszulassen. Kein Wort kommt aus unserem Mund, ohne dass ein bereiter Schreiber es aufschreiben würde oder bereit ist, es aufzuschreiben. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und es wird ins Horn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Und keiner von uns hört ja gerne über den Tod. Das Thema wird ja immer ein bisschen vermieden, ein bisschen vergessen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das Problem ist nur, wenn wir wenig an den Tod denken, dann bereiten wir uns und dementsprechend auch wenig auf den Tod vor. Wobei der Tod aber etwas ist, nichts auf dieser Welt oder wenig auf dieser Welt ist so sicher wie die Tatsache, dass jeder Mensch sterben muss. Selbst der größte Gottesverleugner wird das zugeben, dass ja, der Mensch muss sterben. Das heißt, er kommt, egal wohin der Mensch geht, er kommt hinterher. In der tiefsten Höhle kann er dich erreichen. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, wo ein Mensch behaupten könnte, nee, hier kann man nicht sterben. Man kann überall sterben, er kann überall hinkommen und dafür muss man sich doch vorbereiten. Und auch diese Beruhigung, die wir uns manchmal selber geben, dass, nein, ich will mich ja ändern, ich will ja viel Gutes tun, aber dann und dann. Und ich habe ja noch viel Zeit. Und damit schieben wir die Taten auf einen Termin, von dem wir gar nicht wissen, ob der uns vielleicht noch gewährt wird. Es wird also ins Horn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. In der Auslegung heißt es, dass diese zwei Treiber, also mit der Seele ist ein Treiber und ein Zeuge, dass dies diese beiden Engel sind, die Schreiberengel waren. Der eine treibt den Menschen also nun und der andere bezeugt, ob dies ein guter oder schlechter Mensch war. Und das ist auch eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen sollten. Was immer wir so tun, was immer wir so, in was immer wir auch beschäftigt sind, die Leute um uns herum haben ein gewisses Bild über uns. Und wir wissen genau, wenn wir die meisten um uns herum fragen würden, was denkst du von mir, wer bin ich? Und das erste Wort, was bei ihnen rauskommen würde, das ist dann wohl auch der Eindruck, den wir bei ihnen gemacht haben. Hier, wenn alle sagen, ja, du bist schon eher so ein Streitsüchtiger, also wo du hingehst, gibt's irgendwie Streit, dann können wir tausendmal sagen, ja, nee, ihr habt mich alle falsch verstanden. Irgendwo scheint darin doch ein wahrer Kern zu sein, wenn alle Menschen um dich herum das so wahrnehmen. Genauso die Gesegneten von uns, von denen die Menschen sagen, ja, Mashallah, du hast eigentlich viel mit Religion zu tun, du bist die Gläubige, von dir weiß man, von dir kann man über den Glauben etwas nachfragen, dann ist das was sehr Gutes. Allah möge uns noch besser machen, als die Menschen von uns denken. Allah möge eine bessere Meinung von uns haben, als die Menschen, die gut von uns denken. Und Allah möge von uns annehmen und diese Taten aufrichtig für ihn ergeben machen. Ja, aber das ist das, dieser Eindruck, den die Menschen über uns haben, das sind diese Zeugenaussagen. Genauso die Engel, die ja immer mit uns sind, in allen Umständen uns kennen, uns vielleicht besser kennen als wir uns selber sogar, die immer mit uns sind, die werden auch eine Aussage über uns haben. Wollen wir uns vor diesen Engeln nicht schämen. Du warst ja dessen unachtsam. Dessen also, dass dieser Tag kommen würde. Nun haben wir deine Decke von dir hinweggenommen, so dass dein Blick heute scharf ist. Also die Hülle vor deinen Augen, die dich die Wahrheit nicht sehen ließ, die ist nun weg und jetzt siehst du alles so genau, wie es ist. Und sein Geselle wird sagen, das ist, was bei mir bereit ist. Also der Engel, der ihn bewacht, kann das sein, oder auch der Shaitan, der ihn verführt hat. Beides ist möglich. Auf jeden Fall ist hier eine schlechte Person, wird hier beschrieben, denn ihr Ergebnis wird sein, werft ihr beide in die Hölle jeden beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen. Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und sich im starken Zweifel befindet. Der neben Allah einen anderen Gott setzt, so werft ihn in die strenge Strafe. Sein Geselle wird sagen, unser Herr, ich habe ihn nicht zu einem Übermaß an Frevel verleitet, sondern er selbst befand sich im tiefen Irrtum. Er, Allah, wird sagen, streitet nicht miteinander vor mir, wo ich euch doch die Androhung vorausgeschickt habe. Also jetzt nützt das Streiten nicht mehr, streitet nicht mehr hier. Die Androhung, die Warnung, die kam doch schon zu euch. Das Wort wird bei mir nicht abgeändert und ich bin keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. Am Tag, da wir zur Hölle sagen werden, bist du voll geworden? Und sie sagt, gibt es denn noch mehr? Watakulu, hel mim mazid. Und in einem Hadith bei Darimi heißt es, sie wird hel mim mazid, gibt es noch mehr sagen? Dreimal, bis Allah, ihr Herr, seinen Fuß auf ihr legen wird und dann wird sie ruhig werden. Allah möge uns beschützen. Und nahe herangebracht wird der Paradiesgarten an die Gottesfürchtigen gar nicht fern. Das ist, was euch versprochen worden ist, versprochen für jeden immer wieder umkehrbereiten und Allahs Gebote hütenden. Awabin Hafidh. Das sind die zwei Eigenschaften, die hier den Paradiesbewohnern zugeschrieben werden. Awwab, der immer wieder in allen Umständen seines Lebens zu Allah zurückkehrt. In einem Hadith bei Hakim, Sahih Hadith, heißt es, dass keiner bewahrt das Duha-Gebet. Das Duha-Gebet ist das vormittags freiwillige Gebet. Das können 2, 4, 6 Raka'a sein. Das ist also ein freiwilliges Gebet, wird vormittags verrichtet. Keiner bewahrt also dieses Gebet, dieses freiwillige Gebet, außer der Awwab, der zu Allah immer wieder zurückkehrende. Und er sagte dann, وَهِيَ صَلَاتُ الْأَوَابِينَ. Das ist also das Gebet der Awwabin, der immer wieder zu Allah zurückkehrenden. Ja, das dauert 2, 4, 5, 6 Minuten, je nachdem wie lang ihr betet. Allah möge uns allen eingeben, dass wir solche wirklich Kleinigkeiten in unserem Leben einbauen können, die aber dann große Auswirkungen haben. Und genauso Hafidh, der Hütende, Allahs Gebote, die Grenzen Allahs Hütende, seinen eigenen Charakter Bewahrende, andere Rechte der Menschen Bewahrende, Hafid, also ein vorsichtiger Mensch, der nicht einfach nur der Nase lang geht, der Neigung folgt, tut, was er will, nicht nach rechts und nach links Rücksicht hat, sondern jemand, der Hütender ist. In einem Hadith, Sahih Hadith, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Abbas radiallahu an sagte, dass O mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Ihfadillah, yahfadka. Bewahre Allah und Allah wird dich bewahren. Also bewahre die Grenzen Allahs und dementsprechend wirst auch du behandelt werden. Wie werden die Paradiesbewohner noch beschrieben? Der den Al-Abamer im Verborgenen fürchtet und mit reuigen Herzen zu ihm kommt. Was wird ihnen dann gesagt werden? Betretet ihn in Frieden, das ist der Tag der Ewigkeit. Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei uns ist noch mehr. Dieses noch mehr, was kann das wohl sein, wenn im Paradiesgarten ja schon alles ist, was der Mensch begehrt? Das Schauen dürfen von Allah, unserem Schöpfer. Allah schauen zu dürfen. Das wird die größte Gnade der Paradiesbewohner sein. Wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die eine stärkere Gewalt hatten als sie und in den Landstrichen umherzogen? Gibt es denn ein Entrinnen? Ja, also die zogen in den Ländern umher. Und das kann man ja auch nur, wenn man eine gewisse Kontrolle und Macht über sich selber und über sein Reichtum hat. Gibt es denn ein Entrinnen? Darin ist wahrlich eine Ermahnung. Aber für wen? Für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er geistig anwesend ist. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Und er hört aufmerksam hin. Also er ist ganz Ohr, sagen wir im Deutschen auch. Er wirft das Gehör, was heißt das? Alqa heißt hinwerfen, as-sam'a, das Gehör. Im Deutschen würden wir vielleicht sagen, ich bin ganz Ohr. Also ich höre so aufmerksam zu, jetzt arbeitet gerade nur mein Sinn des Hörens. Wa huwa shahid, und er ist da, er ist anwesend. Oft ist so, dass wir im Dars im Vortrag sitzen, aber mit den Gedanken, mit den Herzen meilenweit entfernt und dementsprechend, so wenig wir dann mitnehmen aus diesem Vortrag, Dars, Khutba oder was auch immer, dementsprechend wenig ändern wir uns dann auch. Deswegen wundern wir uns auch, dass seit Jahren gehe ich schon da und dahin, seit Jahren lerne ich schon das und das, aber eigentlich habe ich mich überhaupt nicht geändert. Dieselben schlechten Eigenschaften, dieselben Engherzigkeiten, dieselben Flecken auf den Herzen von Sündhaftigkeiten. Und das kommt daher, dass man nicht richtig zuhört, dass das Herz nicht präsent ist, dass man nicht geistig da ist. Und wir haben ja die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, in 6 Tagen erschaffen, wobei uns keine Ermüdung überkommen hat. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Untergang. Und in einem Teil von der Nacht, da preise ihn, und am Ende der Niederwerfung. Tasbih, Tasbih, Tasbih, Allah lobpreisen, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub, wa min al-layli fasabbihu. Tasbih, Tasbih, mach Tasbih, an Anfang, am Ende des Tages, im Gebet, nach dem Gebet, nach der Niederwerfung, in der Niederwerfung ja sowieso, Lobpreise, bedanke dich, preise das Lob deines Herrn. Alles in der Schöpfung lobpreist Allah. Und das ist etwas, was alle Propheten ihren Folgern, den Gläubigen, gelehrt haben. In Majma' al-Zawaid heißt es, dass Nuh a.s. seinen Sohn, als er im Sterben lag, seinem Sohn noch vermachte, dass, O mein Sohn, sage La ilaha illallah, bezeuge das immer wieder, denn wenn die 7 Himmel und die Erde in eine Waagschale getan würden und La ilaha illallah in die andere, würde diese schwerer wiegen. Und dann sagt er auch, dass wenn die 7 Himmel und die Erden, 7 Erden, ein Ring sein würden, also ein starker Ring wären, dann würde dieses Wort La ilaha illallah, dieses brechen. Ja, das ist ein ganz besonders machtvolles, ein besonders starkes Wort. La ilaha illallah. Genauso sagt er auch, das sagt Subhanallah wa bihamdihi, preise Allah mit seinem Lob. Denn dies ist das Gebet der Schöpfung. Alles in der Schöpfung Allahs macht diese Lobpreisung und die Versorgung kommt durch dieses. Die Schöpfung erhält Versorgung durch dieses. Also den Lobpreis. Genauso heißt es ja auch in der Ayah nach dem Sujud. Das heißt, nach dem Gebet soll man auch wieder Allahs Gedenken lobpreisen, wie zum Beispiel diese Tasbihat, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seiner Tochter Fatima beibrachte im Sahih Hadith, dass bevor du dich zum Schlafen begibst, also wenn du dich hingelegt hast zum Schlafen, dann sag Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 Mal jeweils. Dann nach dem Gebet bleiben wir auch sitzen und machen Azkar, dazu gehört auch wieder Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ja, also zu allen Gelegenheiten. Dann gibt es ein Hadith bei Ahmed überliefert, dass Jubariya radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, kam einmal in der Moschee bei ihr vorbei. Und zwar früh morgens. Und sie war im Gebet. Und dann kam er das nächste Mal, als die Hälfte des Tages schon vorbei war, vorbei. Und sie war immer noch im selben Zustand. Und er fragte sie, bist du immer noch hier? Und machst du immer noch, also Gebet, bist du immer noch damit beschäftigt? Sie sagte ja. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich sage dir ein paar Worte, die das ausgleichen. Also die sind genauso viel, wie wenn du einen halben Tag hier im Gebet verbringst. Und er brachte ihr diese Azkar, dieses Gedenken bei, diese Lobpreisung. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midadi kalimatihi. Das steht auch, soweit ich weiß, im Hisnul Muslim. Könnt ihr das auch nachlesen und rausfinden. Ja, das sind also diese Tasbihat, die man immer wieder sagen sollte. Dann genauso Umhani, war schon eine ältere Frau, bei Ahmed wird das überliefert, kam einmal zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, ich bin schon eine ältere Frau, sag mir etwas, was ich auch im Sitzen machen kann, an Ibadah, an gottesdienstlichen Handlungen. Und er sagte ihr, sag Allahu Akbar 100 Mal und das ist besser für dich als 100 Opferkamele. Sag Alhamdulillah 100 Mal und das ist besser für dich als 100 Pferde auszustatten für den Weg Allahs, für den Kampf auf dem Weg Allahs. Und sag Subhanallah 100 Mal und das ist besser für dich als 100 Nacken, also 100 Knechte, aus den Kindern Ismails zu befreien. Und sag La ilaha illallah 100 Mal und das lässt keine Sünde und keine Tat kann das überholen. Also was für Taten uns gelehrt worden sind, die uns so wenig Mühe kosten und dabei so viel Nutzen bringen, und wer dann trotzdem Allahs nicht gedenkt, ja, dann kann er wirklich keinen beschuldigen, außer sich selbst. Deswegen die Tasbih vor allem, das Gedenken Allahs, zum Teil des Lebens machen, bei alltäglichen Arbeiten es sich zur Gewohnheit machen, immer wieder Allahs zu gedenken, auf diese Art und Weise, nämlich ihn zu lobpreisen, seine Einigkeit zu bezeugen, und die Belohnung von Allah ist unermesslich groß. Und höre zu, am Tag, da der Rufer von einem nahen Ort aus ruft, am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Gewiss, wir sind es, die wir wieder lebendig machen und sterben lassen, und zu uns ist der Ausgang. Am Tag, da die Erde sie freilassend sich ihnen aufspalten wird und sie eilig hervorkommen. Das ist für uns ein leichtes Versammeln. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne nur mit dem Koran jeden, wer meine Androhung fürchtet. Egal wie viel Gutes jemand tut, wie gut er selber auch ist, es wird immer Menschen geben, die wieder etwas einzuwenden haben, die einen nicht in Frieden lassen können. Was ist also zu tun? Sich auf jeden Einzelnen einlassen? Jemanden zwingen? Du musst mich gut finden, du musst glauben, was ich dir sage? Nein, sondern einfach die Arbeit weiter tun, jeden warnen, der die Androhung fürchtet. Also den nützen, dem es nützen wird, und nicht auf die schauen, die nicht möchten, dass man ihnen nützt. Damit kommen wir zum Ende von Sura Qaf und kommen zu Sura Al-Dhariyat, die Zerstreuenden. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, bei den heftig Zerstreuenden, dann den eine Last Tragenden, dann den leicht Dahinziehenden, dann den Angelegenheiten Regelnden. Sicherlich, was euch angedroht wird, ist wahr. Also was wird geschworen? Dass die ersten paar Verse sind ja ein Schwur bei den heftig Zerstreuenden, bei den Lasttragenden. Und was wird beschworen? Sicherlich, was euch angedroht wird, ist wahr. Und das Gericht wird gewiss hereinbrechen. Also so wie der Wind nicht ohne Sinn weht, sondern er hebt das Wasser aus dem Meer heraus, dann treibt er es zu den Wolken, dann werden die Wolken zusammengetrieben, dann werden die zu einer bestimmten Region gebracht, dann wird der Regen herabgelassen. So wie der Wind, den man nicht mal sehen kann, einen Sinn hat, einer Arbeit nachgeht, so hat euer gesamtes Leben auch einen Sinn, nämlich welchen? Der Tag der Auferstehung kommt gewiss. Und die Taten werden ein Ergebnis haben. So wie jedes Detail in der Schöpfung ein Ergebnis hat, für etwas, für einen Nutzen arbeitet, so hat euer Leben auch ein Ergebnis. Beim Himmel in seiner Vollkommenheit. Ihr äußert fürwahr unterschiedliche Reden. Also was das Jenseits angeht, oder auch was den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, oder auch den Koran, also irgendwas, was mit dem Glauben zu tun hat, hat jeder von euch eine andere Meinung. Wem soll man denn jetzt folgen? Die einen sagen so, die anderen sagen so, dann verändert das sich auch durch den Zeiten hindurch, gibt es auch wieder immer verschiedene Meinungen, dann verschiedene Länder haben verschiedene Einstellungen, verschiedene Menschen, verschiedene Familien. Abwendig machen lässt sich davon, wer sich abwendig machen lässt. Also der eh nicht gläubig sein will, die Rechtleitung nicht sucht, der lässt sich dadurch dann auch einhüllen und einholen und sagt, ja, die Menschen haben so und so gesagt, ja, weil ihm das auch nicht besonders viel wert ist, er interessiert sich eh nicht dafür. Tod den Mutmaßern, die in Versenkung zerstreut sind. Sie fragen, wann wird denn der Tag des Gerichts sein? Am Tag, da sie im Feuer geprüft werden. Kostet nun eure Prüfung, mit Prüfung ist hier Strafe gemeint, im Sinn von kostet nun eure Strafe, das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein. Sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor, Gutes zu tun. Was war dieses Gute, was sie zu tun pflegten? Nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie, um Vergebung zu bitten. Und sie gestanden an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten ein Anrecht zu. Ein Anrecht zu. Also der Bettler ist ja derjenige, der fragt, der bettelt ja. Den geben sie und auch dem, der nicht fragt. Aber sie erkennen selber das an seinen Umständen, an seinem Zustand, dass der könnte auch was gebrauchen. Auch dem geben sie. Und zwar nicht als Gönner, nicht gönnerhaft, sondern sie geben es ihm als sein Anrecht. Das hier, dein Recht ist in meinem Besitz. Und Allah hat mich beauftragt, dein Recht dir zu geben. Hier gebe ich dir hiermit dein Recht. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten. Und auch in euch selbst. Seht ihr denn nicht? Also allein, was im Körper allein, nur die Aufgabe des Herzens, wenn wir die nur allein besprechen und in die Einzelheiten gehen, was das Herz alles so tut, dann reicht das doch als Wunder und als Eindeutigkeit, dass dafür muss es einen Schöpfer geben. Seht ihr denn nicht? Und im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wird. Beim Herrn des Himmels und der Erde, das ist gewiss so wahr, gleichermaßen wie ihr reden könnt. Damit kommen wir zum Ende von Lektion 26. Allah möge von uns annehmen. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.